verzichteten wir auf den Aufbau einer eigenen Gewerkschaft, sondern wir gründeten eine Kampftruppe der Partei unserer nationalsozialistischen Betriebszellen. Diese Kampftruppe der Partei hatte die Aufgabe, die Betriebe politisch zu erobern und zum Zweiten ein Offizierskorps zu erziehen, um dermaleinst die Gewerkschaften zu übernehmen. Und das, meine lieben Vertreter der Arbeiterschaft, das haben wir glänzend gelöst. Sie sind der sichtbare Beweis, dass uns das gelungen ist. Und es freut mich umso mehr, dass gerade unser Führer den Wert der NSBO anerkennt und immer wieder betont, dass sie eine Elitetruppe in seiner Gesamtorganisation ist. Deshalb haben wir nun diese Aktion heute durchgeführt. Man kann uns sagen, wir hätten ja auch verhandeln können. Sicherlich, die Leitparts und Kratzmänner hätten auch mit uns verhandelt. Davon bin ich überzeugt. Ja, nachdem die Aktion schon vorbei war, ging eine Meldung durch die Presse, der ADGB hätte sich nach Verhandlungen mit dem Vertreter der NSDAP, der NSBU, angeschlossen. Nein, so ist es nicht. Mit Marxisten verhandeln wir nicht, sondern die vernichten wir. Besser ist besser. Die Leibpart- und Kratzmänner befinden sich in Schutzhaft. Sie werden mich fragen, was geschieht mit den christlichen Gewerkschaften und den anderen. Daraufhin habe ich nur zu erwidern, sie werden sich von sich aus gleichschalten. Ich weiß, dass bereits heute schon, die Vertreter waren bereits heute schon bei mir. Morgen werden Sie den weiteren Schritt lesen, dann werden Sie ermessen, dass hier keine Gewaltaktionen nötig sind, denn zum Teil sind sie gegenüber der gewaltigen freien Gewerkschaft und der NSBU belanglos. Schalten Sie sich nicht gleich, das heißt, erkennen Sie die Führung der Nationalsozialistischen Partei nicht an, dann werden Sie eben dem Auflösungsprozess entgegengehen. Das wissen wir. Dort werde ich dem Führer die gebildete deutsche Arbeitsfront melden und den Führer bitten, dass er die Schirmherrschaft über diese Arbeiterfront übernimmt. Der Führer hat mir heute bereits zugesagt, dass er mit Freuden der Schirmherr der Deutschen Arbeiterfront sein will.